Ich würde lieber umarmen und wir fliegen wie der Wind. Würde die Welt von oben sägen und träumen wir ein Kind. Ich will mein Herz verlieren und will lieben wie du her. Will alles in mir voll mit dir und keine Ängste mehr. Bitte, Jesus, heb mich, heb du mich auf zu dir. Sei du mein Kavalier und hol mich ab von mir. Bitte, Jesus, heb mich, heb du mich auf zu dir. Dein Atem riechen und ich will deine Nähe spüren. Ich will deine Liebe trinken und mich ganz in dir verlieren. Ich will dein Reden hören und will denken, was du denkst. Für deine Briefe lesen und mich schenken, wie du schenkst.